Nachdem ich im Jahre 1664 auf der Hohen Schule in Kopenhagen beide Examina ausgestanden und mir sowohl von der philosophischen als theologischen Fakultät meiner Gelehrsamkeit und meines Wohlverhaltens wegen glaubwürdige Zeugnisse erteilt worden, machte ich mich zur Rückreise in mein Vaterland fertig und stieg, zwar mit Zeugnissen von beiden Fakultäten, aber wenig Geld versehen, auf ein Schiff, welches nach Bergen in Norwegen segeln wollte. Ich hatte also mit anderen norwegischen Studenten gleiches Schicksal, welche gemeiniglich von der Hohen Schule ohne Geld in ihr Vaterland wieder zurückkehren. Wir hatten guten Wind und nach einer Schifffahrt von 6 Tagen liefen wir in den Hafen zu Bergen glücklich ein. Ich kam also zwar gelehrter, aber nicht reicher in mein Vaterland zurück, und da mir meine Freunde und Anverwandten aus Gutwilligkeit meinen nötigen Unterhalt reichten, so lebte ich zwar auf ihre Kosten, war aber deswegen nicht faul und nachlässig, denn ich durchkroch und durchsuchte alle Winkel in meinem Vaterlande, damit ich die Naturlehre, darinnen ich unterrichtet worden war, mit neuen Entdeckungen erläutern und die Beschaffenheit sowohl des flachen Landes als auch der Berge, was sie etwa in sich hielten, erfahren möchte. Kein Fels war so hoch, auf den ich nicht kletterte, und keine Höhle so tief und grausam, in welche ich mich nicht hineinwagte, um zu sehen, ob ich etwa was Besonderes oder etwas, das einer physikalischen Untersuchung wert wäre, entdecken könnte. Denn es sind viele Dinge in unserem Vaterlande, die wir weder sehen noch hören. Unter anderen Sachen, die mir sonderlich merkwürdig schienen, war auf dem Gipfel eines hohen Berges, welchen die Eingeborenen des Landes Flöje nennen, eine Höhle, welche eine große Kluft zum Eingange hatte. Und da diese Höhle durch ihre Öffnung zu gewissen Zeiten eine gelinde und nicht unangenehme Luft von sich blies, und zwar der Gestalt, dass es schien, als wenn sie gleichsam durch öfteres Schlucken den Rachen bald auf, bald aber wieder zutäte, so reizten mich die Gelehrten in Bergen zum Öftern an, dass ich die Beschaffenheit dieser Höhle genauer untersuchen möchte, und zwar vornehmlich deswegen, weil sie zu bestimmten Zeiten gleichsam als ein Mensch, der Atem holt, die in sich gezogene Luft wieder von sich blies. Indem ich nun auf diese Weise, da ich schon für mich selber Lust dazu hatte, noch mehr angefrischt wurde, so nahm ich mir vor, mich in diese Höhle hinunterzubegeben und zeigte es einigen von meinen guten Freunden an. Allein mein Vorhaben gefiel ihnen nicht, sondern sie sagten, es wäre das Vornehmen eines närrischen Menschen. Gleichwohl aber konnten sie meinen Vorwitz durch ihre Ermahnungen keineswegs unterbrechen, viel weniger gar unterdrücken. Ja, was meine Begierde hätte dämpfen sollen, das flammte den verderbten Sinn nur vielmehr von Neuem an. Denn die heftige Begierde, merkwürdige Dinge in der Natur zu entdecken, trieb mich an, keine Gefahr zu verabscheuen, und da ich überdies zu Hause nicht viel zu beißen und zu brocken hatte, so frischte auch dieses mein ohnedem begieriges Gemüt noch immer mehr an. Denn mein Vermögen war erschöpft, und es schien mir allzu hart und beschwerlich, auf andere Leute Unkosten ferner in meinem Vaterlande zu leben, wo ich sah, dass mir alle Hoffnung emporzukommen abgeschnitten und ich sozusagen zu einem beständigen Bettelleben verdammt war, ja, wo mir der Weg, etwa zu einer Ehrenstelle zu gelangen, verschlossen bleiben würde, wenn ich mich nicht durch ein besonderes und kühnes Unterfangen hervortäte. Nachdem ich mir also nochmals fest vorgenommen, auf meinem Vorsatz zu beharren und alle nötigen Anstalten vorgekehrt hatte, ging ich an einem Donnerstage, da der Himmel heiter und helle war, kurz nach der Morgendämmerung aus der Stadt, damit ich nach vollbrachtem Unternehmen noch bei Tage wieder in die Stadt zurückkehren könnte. Denn ich konnte nicht vorhersehen, dass ich in die Tiefe fahren und durch einen langen Weg in der Luft in eine andere Welt würde versetzt werden, aus welcher ich nicht eher, als bis ich 10 Jahre darinnen herumgeirrt, wieder in mein Vaterland und zu meinen guten Freunden zurückkommen sollte. Es geschah diese Unternehmung im Jahr 1665. Ich nahm mir 4 Tagelöhner zu Gefährten mit, welche Stricke und Hacken trugen, die zu meinem Hinablassen in die Höhle nötig waren. Wir gingen geraden Weges auf die Sandvik los, wo man am bequemsten auf den Berg steigen konnte. Als wir auf den Gipfel desselben kamen und an dem Orte angelangt waren, wo die unglückliche Höhle war, setzten wir uns ein wenig nieder, ein Frühstück einzunehmen, weil wir von der Reise ziemlich müde waren. Damals aber fing mein Herz an, rechtschaffen zu pochen, indem mir mein bevorstehendes Unglück ahndete. Ich wandte mich zu meinen Gefährten und fragte sie, »Nun, Welcher will dich zuerst hinunterlassen? Da mir aber keiner antwortete, so wurde meine einigermaßen unterbrochene Begierde aufs Neue vollkommen wieder rege. Ich befahl, mich an ein Seil festzumachen und befahl Gott meine Seele. Meine Gefährten aber unterrichtete ich, ehe sie mich in die Höhle hinabließen, wie sie sich ferner zu verhalten hätten. Sie sollten nämlich das Seil so lange nachlassen, bis sie mich rufen hörten, und wenn ich fortführe zu schreien, sollten sie mich aus der Höhle wieder heraufziehen. Ich selbst aber nahm eine Hacke in die Hand, welche ich brauchen wollte, wenn mir etwa einige Hindernisse beim Hinablassen vorfielen, dieselben damit aus dem Wege zu räumen. Aber ich war kaum 10 oder 12 Ellen hinunter, so ging das Seil, woran ich festgemacht war, entzwei. Dieses Unglück schloss sich aus dem Geschrei und Geheule der Tagelöhner, welches aber bald verschwand. Denn ich fuhr mit einer wundersamen Geschwindigkeit und wie Pluto, nur dass ich statt des Zepters eine Hacke in der Hand hatte, in die Tiefe hinab. Nachdem ich ungefähr eine Viertelstunde, so viel ich in damaliger Bestürzung vermuten konnte, in tiefster Finsternis und beständiger Nacht zugebracht hatte, schimmerte endlich ein schwaches Licht, wie in der Dämmerung. Kurz darauf aber erblickte ich einen heitern und hellen Himmel. Ich hielt also anfänglich, ob zwar ganz töricht, dafür, dass ich entweder durch Zurückprallung der unterirdischen Luft oder durch die Gewalt eines konträren Windes zurückgeworfen würde und dass die Höhle durch Zurückprallung der in ihr enthaltenen Luft mich wieder auf die Erde ausgespien hätte. Allein weder die Sonne, die ich damals sah, noch der Himmel, noch die übrigen Gestirne schienen mir bekannt zu sein, da sie insgesamt viel kleiner waren als diejenigen, welche wir auf unserer Erde sehen. Ich glaubte demnach, entweder das Gebäude dieses neuen Himmels bestünde bloß in meiner Einbildung, die mir durch den Schwindel verursacht worden, oder ich bildete mir ein, ich wäre gestorben und würde nunmehr in die Wohnung der Seligen versetzt werden. Doch diese letztere Meinung verwarf ich alsbald wieder, da ich gewahr wurde, dass ich noch mit meiner Hacke bewaffnet war und einen langen Schweif von dem zerrissenen Seile hinter mir herschleppte. Endlich aber, nachdem ich mir die Sache genau überlegte, urteilte ich, ich müsste in den unterirdischen Himmel versetzt worden sein, und diejenigen hätten allerdings recht gemutmaßt, welche vorgeben, die Erde sei inwendig hohl, und innerhalb der Schale derselben wäre noch eine andere, kleinere Erde, auch ein anderer Himmel, an dem sich eine kleine Sonne, Gestirne und Planeten befänden. Und der Ausgang hat gelehrt, dass ich das Rechte getroffen. Die Heftigkeit, mit der ich bisher in die Tiefe gefahren hatte, nun lange Zeit gedauert, als ich endlich empfand, dass sie etwas nachließe, und zwar je mehr, je näher ich dem Planeten oder einem gewissen himmlischen Körper kam, der mir am ersten auf meiner Hinabfahrt auffiel. Dieser Planet wurde in meinen Augen nach und nach immer größer, dass ich endlich, ob zwar durch einen ziemlich dicken Dunstkreis, der ihn umgab, Berge, Täler und Meere ohne Schwierigkeiten unterscheiden konnte. Ich befand mich hier zwischen Himmel und Erden wie etwa ein Vogel, der am Ufer des Meeres um fischreiche Klippen ganz niedrig herumfliegt. Ich wurde gewahr, dass ich nicht allein in der Höhe in einer himmlischen Luft herumschwemme, sondern dass auch mein Weg, der bisher senkrecht gegangen, sich nunmehr in einen Wirbel veränderte. Mir standen daher alle Haare zu Berge, denn ich fürchtete, ich möchte etwa gar in einen Planeten oder wenigstens in einen Trabanten des nächsten Planeten verwandelt und also ewig in einem Wirbel herumgedreht werden. Doch da ich bei mir selber überlegte, dass meinem Ansehen durch diese Verwandlung wenig abgehen würde und dass ein Himmelskörper oder ein Trabant eines Planeten zu sein zum wenigsten ebenso viel bedeutet hätte, als einen armen Menschen vorzustellen, der sich der Weltweisheit befleißigt, so fasste ich wieder ein Herz, zumal ich verspürte, dass mich in dieser reinen und himmlischen Luft, in der ich herumschwamm, weder hungerte noch dürstete. Da mir aber gleichwohl einfiel, dass ich in meiner Tasche ein Brötchen hätte, so beschloss ich, es herauszunehmen und zu versuchen, wie es mir in meinem jetzigen Zustande schmecken würde. Allein, als ich den ersten Biss hineintat, empfand ich, dass mir vor aller irdischen Speise ekelte. Daher warf ich es als eine mir gänzlich unnütze Sache weg. Fast 3 ganze Tage blieb ich in diesen Umständen. Denn da ich um den Planeten, der mir am nächsten war, ohne Unterlass herumgetrieben wurde, konnte ich zwar Tag und Nacht voneinander unterscheiden. Ja, ich sah die unterirdische Sonne auf und wieder untergehen, ob ich wohl keine solche Nacht, wie sie bei uns zu sein pflegen, wahrnahm. Denn wenn die Sonne unterging, so war das Firmament doch über und über hell, aber purpurfarben anzusehen und war noch so licht, als wenn der Mond schiene. Und ich hielt dafür, dass die innere Fläche oder die halbe Kugel der unterirdischen Erde, welche das Licht von der unterirdischen Sonne entlehnte, diesen Schein verursachte. Jedoch, da ich mich in dieser Glückseligkeit den Göttern fast gleichschätzte und mich als ein neues Gestirn am Himmel betrachtete, siehe, da erschien ein grausames, geflügeltes Ungeheuer, welches bald zur rechten, bald zur linken, bald vorne, bald hinten um mich herum schwebte. Anfänglich glaubte ich, es wäre eines von den 12 unterirdischen Zeichen des Tierkreises und wünschte daher, dass es die Jungfrau sein möchte, weil dieselbe unter allen 12 Himmelszeichen allein vermögend wäre, mir in dieser Einsamkeit mit einiger Hilfe und Trost beizustehen. Als mir aber dieses Ungeheuer immer näher kam, so sah ich, dass es ein hässlicher und grausamer Greif war. Hierüber wurde ich dermaßen bestürzt, dass ich meiner selbst und meine hohe Würde, die ich als ein Gestirn erst kürzlich erhalten, gänzlich vergaß und in solcher Angst mein Zeugnis, das ich auf der hohen Schule erhalten und das ich bei mir trug, aus der Tasche hervorlangen und meinem herannahenden Widersacher zeigen wollte, dass ich meine akademischen Examina ausgestanden, dass ich ein Studiosus und zwar ein Baccalaureus, der sich für jedweden fremden Anfall damit schützen könnte, und wenn jemand etwas gegen ihn hätte, so könnte seine Sache vor keinem fremden Richter ausgemacht werden, sondern müsste an ihre gehörige Obrigkeit verwiesen werden. Es war ungewiss, warum mich dieser Greif begleitete, ob als Freund oder als Feind, oder, welches mir am wahrscheinlichsten vorkam, ob ihn nicht nur die bloße Neugier antrieb, mir näher zu kommen und seine Augen an mir zu weiden. Denn einen menschlichen Körper, der eine Hacke in der Hand hat und ein langes Stück Seil statt eines Schwanzes nach sich zieht, in der Luft herumschweben zu sehen, war ein Luftzeichen, welches jedes unvernünftige Tier herlocken konnte. Es hatte auch diese ungewöhnliche Figur, welche ich damals vorstellte, den Einwohnern des Planeten, um welchen ich herumbewegt wurde, wie ich nachmals gehöret, zu allerhand Gesprächen und Mutmaßungen Anlass gegeben. Denn die Philosophen und Mathematiker hatten mich für einen Kometen und das Seil für den Schwanz desselben angesehen. Ja, es waren einige gewesen, welche aus diesem ungewöhnlichen Luftzeichen ein bevorstehendes Unglück, Pest, Hunger oder eine andere große Veränderung vorher verkündigen wollten. Einige waren noch weiter gegangen und hatten mich, wie ich ihnen von weitem vorgekommen war, auf das Sorgfältigste abgemalt, dass ich also, ehe ich noch auf diesem Planeten selber kam, schon beschrieben, ausgemessen, abgemalt und in Kupfer gestochen war. Das konnte ich nicht anders als mit Lachen und mit einigem Vergnügen anhören, nachdem ich auf diese Erde gekommen und die unterirdische Sprache erlernt hatte. Der Greif war mir nunmehr so nahe gekommen, dass er mich durch das Flattern seiner Flügel bereits inkommodierte. Ja, er scheute sich nicht, mich endlich gar in meine Schienbeine zu hacken, dass ich also gar deutlich abnehmen konnte, wie hoch er mich als einen neuen Gast verehrte. Ich fing demnach an, diesem streitbaren Tiere mit gewaffneter Hand zu begegnen. Ich nahm meine Hacke in beide Hände und tat der Verwegenheit meines Feindes so nachdrücklichen Einhalt, dass er sich öfters nach der Flucht umsah. Endlich aber, da er gar nicht von mir ablassen wollte, versetzte ich ihm, nachdem ich etliche Fehlstreiche getan, mit meiner Hacke einen dermaßen heftigen Streich zwischen seine beiden Flügel in den Rücken, dass ich sie nicht wieder herausziehen konnte. Hierauf fing der verwundete Vogel erbärmlich an zu schreien und fiel jählings auf den Planeten hinunter. Ich aber, der ich meiner neuen Würde unter den Sternen schon überdrüssig war, ließ mich mit dem Vogel zugleich fortreißen und fiel zugleich mit ihm, wo uns der ungestüme Fall hinführte, bis wir endlich, nachdem es lange genug gewährt, auf die Erde fielen. Im Fallen, welches durch die mir widerstehende dicke Luft dennoch sehr schnell geschah, verursachte selbige ein heftiges Sausen oder Getöne in meinen Ohren, und nach einer langen Weile tat ich endlich mitsamt dem Vogel einen ganz gelinden und unschädlichen Fall auf die Erde, und der Vogel starb kurz darauf. Es war Nacht, da ich auf dem Planeten anlangte, welches sich bloß aus Abwesenheit der Sonne, nicht aber aus der Finsternis schließen konnte, denn es war noch so licht, dass ich mein akademisches Zeugnis ganz deutlich lesen konnte. Nachdem also meine lustige Schifffahrt zu Ende und ich gesund und unbeschädigt auf diesem Weltkörper angelangt war, lag ich ganz unbeweglich und erwartete, was mir nun ferner bei anbrechendem Tage Neues begegnen würde. Damals wurde ich auch gewahr, dass meine ehemaligen Schwachheiten wieder anfingen und ich sowohl Schlaf als Speise nötig hätte. Daher reute mich's nun, dass ich mein Brot so liederlich weggeworfen hatte. Endlich überfiel ein tiefer Schlaf mein von Sorgen ermüdetes Gemüt. Ich mochte etwa, so viel ich schließen konnte, 2 Stunden geschnarcht haben, als ein lang anhaltendes, schreckliches Brüllen meine Ruhe störte und meinen Schlaf endlich gar vertrieb. Da ich nicht weit von mir einen Ochsen stehen sah, so schloss ich, dass dieser mit seinem Gebrülle meine Ruhe unterbrochen hätte. Ich warf daher meine furchtsamen Augen allenthalben herum und erblickte bei aufgehender Sonne hin und wieder grüne Wiesen und fruchtbare Felder. Ich sah auch Bäume, verwunderte mich aber höchlich, dass sie beweglich waren, obgleich die Luft so stille war, dass sie auch nicht eine Pflaumfeder von ihrem Orte hätte bewegen können. Als der brüllende Ochse auf mich loskam, sah ich mich voller Furcht nach der Flucht um, und da ich in dieser Angst nicht ferne von mir einen Baum stehen sah, so bemühte ich mich, auf ihn hinaufzusteigen. Als ich aber damit beschäftigt war, gab dieser Baum eine schwache, aber durchdringende Stimme von sich, etwa auf die Art, wie die Stimme eines erzürnten Weibsbildes ist, und ehe ich mich's versah, bekam ich, wie mit geballter Hand, eine dermaßen derbe Maulschelle, dass ich, solange ich war, auf die Erde hinpurzelte. Ich erschrak über diesen Schlag dermaßen, als wenn ich vom Blitz gerührt wäre, so dass mir gleich hätte die Seele ausfahren mögen. Ich hörte auch allenthalben ein Gemurmel und Geräusch, wie etwa in den Fleischbänken oder Kaufmannsbörsen, wenn sie recht volkreich sind. Als ich die Augen auftat, sah ich rings um mich herum einen lebendigen Wald und das Erdreich allenthalben mit großen und kleinen Bäumen besetzt, da ihrer doch kurz zuvor kaum 6 oder 7 zu sehen gewesen. Und es ist nicht auszusprechen, was dieses alles in meinem Gemüt für Verwirrung angerichtet und wie sehr ich über diese Gaukeleien bestürzt wurde. Ich wusste also nicht, was ich denken sollte. Bald bildete ich mir ein, ich träumte mit sehenden Augen, bald dachte ich, es wären Gespenster, die mich plagten, bald aber, ich würde von bösen Geistern besessen, und bald hatte ich noch närrischere Dinge in meinen Gedanken. Jedoch, es wurde mir nicht lange Zeit gelassen, diese belebten Uhrwerke und ihre Ursachen zu untersuchen, denn es eilte bald ein anderer Baum herzu, der einen Zweig herunterließ, an dessen Ende 6 junge Sprösslinge oder gleichsam so viel Finger waren. Mit diesem Zweige hob er mich von der Erde auf und trug mich fort, obgleich ich erbärmlich schrie. Diesen Baum begleitete eine unzählbare Menge anderer Bäume von unterschiedlicher Art und Größe, welche ein vernehmliches, mir aber unbekanntes Gemurmel von sich hören ließen, und ich konnte davon weiter nichts als die Worte »Pikel emi« in meinem Gedächtnis behalten, weil diese am meisten wiederholt wurden. Nach der Zeit erfuhr ich aber, dass diese Worte einen Affen von ungewöhnlicher Gestalt bedeuteten. Da sie aus meiner Gestalt und Kleidung geurteilt hätten, ich wäre ein Affe. Andere hatten mich für einen Inwohner des Firmaments gehalten und geglaubt, ich wäre von dem Vogel durch die Luft hierher gebracht worden. Doch das erfuhr ich erst nach etlichen Monaten, nachdem ich nämlich die unterirdische Sprache erlernt hatte. Denn in meinen gegenwärtigen Umständen vergaß ich vor Furcht und Verwirrung der Sinne meiner selber und konnte keineswegs begreifen, was ich von diesen lebendigen und redenden Bäumen halten oder wo die Reise mit mir hingehen sollte, während sie ganz langsam und mit ordentlichen Schritten fortgesetzt wurde. Gleichwohl aber schloss ich aus dem Reden und Gemurmel, womit die Felder allenthalben angefüllt waren, dass diese Bäume böse auf mich sein müssten, und sie hatten auch in der Tat nicht ohne erhebliche Ursache einen großen Zorn gegen mich gefasst. Denn der Baum, auf welchen ich in meiner Flucht steigen wollte, war die Gemahlin des Herrn Stadtrichters, welche in der nächsten Stadt das Recht sprach, und das Ansehen der Person, welche ich beleidigt, hatte das Verbrechen größer gemacht, denn sie waren der Meinung, ich hätte nicht nur eine gemeine Weibsperson, sondern eine Dame vom ersten Range öffentlich verunehren wollen, was einem so ehrbaren und schamhaften Volke ein ungewöhnlicher und schrecklicher Anblick gewesen. Endlich gelangten wir in einer Stadt an, wohin ich als ein Gefangener gebracht wurde. Dort waren nicht nur prächtige Gebäude zu sehen, sondern es waren auch die übrigen Häuser ordentlich gebaut und die Gassen, Straßen, Märkte und dergleichen war alles in einer gehörigen Ordnung und nach den Regeln der Baukunst angelegt. Die Häuser waren so hoch und ansehnlich, dass sie insgesamt Türme vorstellten. Die Gassen wimmelten von Bäumen, die auf denselben herumspazierten und durch das Niederbeugen oder Herablassen der Zweige einander im Vorbeigehen grüßten, und je mehr sie die Zweige niedersenkten, desto größer war die Ehrerbietigkeit, die sie einander erwiesen. Denn als eben damals aus einem gewissen ansehnlichen Hause eine Eiche herauskam, traten die anderen Bäume alle mit ihren meisten niedergelassenen Zweigen zurück, woraus ich schloss, dass dieser Baum was Vornehmes sein müsste. Kurz darauf erfuhr ich auch, dass das eben der Herr Stadtrichter sei, dessen Gemahlin ich sollte beleidigt haben. Ich wurde alsbald oben in dieses Mannes Haus gebracht, wo man sogleich hinter meinem Rücken die Türe zuschloss und sie fest verriegelte. Meine Furcht vermehrten drei vor die Tür zu Wächtern gestellte Bäume, deren jeglicher mit 6 Beilen, so viel nämlich ein jeder Zweige hatte, bewaffnet war. Denn so viel Zweige ein Baum hatte, so viel hatte er Arme, und so viel Schößlinge an einem Zweige waren, so viel hatte er Finger. Ich bemerkte, dass oben auf dem Stamm ein Kopf, einem Menschenkopf nicht ungleich zu sehen war, und dass diese Bäume statt der Wurzeln 2 Füße hatten, welche sehr kurz waren, daher es geschieht, dass die Einwohner dieses Planeten gleichsam wie die Schildkröten nur ganz langsam gehen können. Wenn ich also nicht gefangen gesessen, hätte ich mich schon getraut, aus ihren Händen zu entrinnen, weil es mir schien, dass ich viel hurtiger auf den Beinen sein würde als sie. Und damit ich's kurz sage, ich sah nunmehr ganz deutlich, dass diese Bäume die Einwohner dieses Planeten waren und dass sie mit Vernunft begabt waren, und wunderte ich mich nur über die Mannigfaltigkeit der Natur, welche sie in Hervorbringung und Bildung dieser Tiere bewiesen hatte. Diese vernünftigen Bäume waren nicht so hoch wie unsere Bäume, sondern die meisten hatten eine ordentliche Mannslänge, einige waren aber auch kleiner, die man etwa Blumen oder Pflanzen nennen möchte. Und diese hielt ich für Kinder.